zu Hause und verlauf mich stets aus ausgeprägtem Orientierungssinn, so dass ich manchmal den Butler nach dem Ausgang fragen muss, als ob ich bei einem Fußballspiel die zweite Halbzeit verpasst hab. Schrampensohn, denn das Anwesen ist groß. Ey, ich komm zu dir nach Haus, geh auf die Anwesenden los und benehme mich wie Hulk, mache jeden von ihnen kalt. Da wird keiner ausgelassen, wie bei Feten ohne Alk. Das ist wie König gegen Hofner, Ölbild gegen Poster, Reger gegen den Rest der Szene. Es ist wie Zelt gegen Wohnmobil, Gazellen gegen Krokodil, der Rest der Szene gegen den Boss. Das ist wie Yacht gegen Ruderboot, Glack gegen Super Soul, Reger gegen den Rest der Szene. Es ist wie Messer gegen Guillotine, Vespa gegen Limousine, der Rest der Szene gegen den Boss. Favorite Banjo Kollege im Anzug und andere Rapper schmieren sich ihre Skills in die Haare wie Hefeshampoo. Geh mal bitte aus der Fahrbahn mit dem Markenfahrer. Die parken nur Hammer mit der Schlagkraft von der Nager. Willst du Nahkampf in der Nase von Spargeltarzan? Ich schicke die Toys in das Forum bei Opfer.com und ich poppe den Kopf in das offene Sommerloch. Habt ihr noch offene Fragen? Dann kommt doch ins Octagon. Wem willst du ficken mit deinen 65 Kilogramm Babyspeck? Bitte verstecke dich weiterhin hinter den Türken und Arabern, denen du den Penis leckst. Du bist nicht Spiegel noch Tupac, du ballerst nicht rum in der Gegend, du rappen der Käfer. Auf den Legan, du bist so schlechter wie der beste Kumpel von Patrick im Seestern. Wir befinden uns im Krieg. Zwei Soldaten an der Front. Die Welt ist geschockt, lauf nach Hause, hol die Polizei. Die Welt wartet auf Detox, doch der Track ist auf Chronic 2. Und endlich steigt die Party-Schlampe hier, Schlampe da. Die eine tanzt mit mir, die andere tanzt den Kars. Und ein paar Tische weiter tanzt der Kars. Er tanzt den Kars den ganzen Tag. Ich hab die erste Nutte vollgestopft. Mit Kokain, jetzt lutscht sie meine Lollipop. Sie sieht schon killer aus, hat ihre Sonnenbrille auf. Wenn ich gleich kommen sollte, sieht sie mit der Sonnenbrille aus wie Soulja Boy. Was für ein Zufall, denkt die Ho. Ich komm langsam wieder rum. Unterhilfe, Superman braucht Code. Ich hab leider nur ne Naseampfe. Ich geh mal kurz, warte Schlampe 2 Minuten, dann bin ich wieder back, um den Cars zu tanzen. Ist mein Herz, ist mein Tagebuch, die Geschichte geht weiter, ich schreib sie mit jedem Atemzug. Das ist mein Leben, mein Kopf, mein Dasein, der Inhalt zwischen meinem ersten Schrei und meinem Grabstein. Ist mein Herz, ist mein Tagebuch, die Geschichte geht weiter, ich schreib sie mit jedem Atemzug. Es ging los, zum ersten Mal schreiende Massen. Ein Antrieb, der mich nach vorn bringt zum Weitermachen. 1000 neue Leute, tausende neue Bräute. Gott sei Dank war ich mir immer im Klaren, dass das nichts bedeutet. Dann kam ein Anruf, Selfmade stand vor der Tür. Ein Trip nach Bochum änderte vieles, ich danke euch dafür. Hinterm Horizont, bis ans Limit und noch weiter. 8 Auftritte in einem Monat, die Welt wurde immer kleiner. Mit Monty von Stadt zu Stadt. Tag für Tag und Nacht für Nacht. Und letztendlich muss ich mich bei vielen bedanken, die mir begreiflich machten, sehe die Welt ohne Schranken. Und genau das tue ich, schreiben ohne Grenzen, ohne mir vor Augen zu halten, was andere Leute denken. Ich wollte nie den Fame, nein, wollte nie das Game, nein. Muss mit eigenen Songs auf eigener Bühne stehen. Und nun, wo langsam der Kindestraum endlich aufgeht, labern Kerle sich tot wegen Kleidung und Aussehen. Habe jedem nur das Beste gewünscht, wünsch mir bitte mal das Beste zurück. Morgen wird ein Gönn mir das, ja, ja. Weil ich kämpf, weil ich steh, nun bin ich da. Stark. Wie ein Elefant, ich lauf nie wieder weg. Klar. Wenn ich nach dem Baden geht, ich bleib stehen. Ich bleib stehen. Deutschrap steht auf der Stelle wie Steinmauer, Digga. Wir machen jetzt Welle wie Deichbauer. Yeah. Das ist der Label Center 2. Johnny, deine Mutter tanzt für mich in Table Dancer Style. Ey, und Faith verletzt ist mein Mercedes zu Schrott gefahren. Doch egal, mein Hof ist voll mit denen wie Kopenhagen. Ey, du willst ein Autogramm, aber tut uns leid. Hure schweigt, rühr uns nicht an, wir sind kein Kuchenteig. Der Bäcker schenkt Kanne im Arm. Mir ist egal, was irgendein anderer sagt. Ich lad die Gun und dann bam. Es macht Klick, Klack, Backe, Backe rufen. Sanitäter Dog, denn ich spiel hier kein Backe, Backe Kuchen. Motherfucker, ich komm auf die Jam, pack einfach keine Hose. Ich steig in dein Turbo ein und scheiß in deine Koje. Es ist Fair Rip, ich bin dafür berühmt, dich krass zu rappen. Guck mich an, ich mach mein Geld mit seinen Küchenfachgeschäften. Das ist Selfmade, ich hoffe, das kotzt euch an. Bevor du was zu lästern hast, werd etwas, krieg ein Deal, triff den Takt. Und alle Mittelfinger hoch, denn im Rest Deutschland ist sonst nix los. Sag, oh mein Gott, nun wittert die Szene Gefahr und sind alle mit ihren Plänen am Marsch. Mittelfinger hoch, Mittelfinger hoch, auf einmal ist keiner mehr neben Selfmade groß. Sag, oh mein Gott, wir haben das Game gefehlt. Casper, Kollega, Schimmel, Favorite. Materia rennt, mein Kreislauf scheiß drauf, 4 Tage verpennt. Ich stech den Dolch ins Gabbana, die Ruhrpotter geh es auf dem Cover der Gala. Und wir erobern den asiatischen Markt, bald heißt es Selfmade in Taiwan. Wenn du die Garage verlässt, der Sound ist fett, wie der Soldat, der seinen Wagen in den Graben setzt. Chronik 2 am 17.04. inklusive 2-stündiger DVD, ganz exklusives Material, Alter. Selfmade Volume 1. Casper, Favorite, Kollega, Schimmel, wir sind alle dabei. Ihr könnt Chronik 2 vorbestellen auf Amazon und MZ, Alter. Macht das mal. Ich mach's auch.